draußen im Wald ist schön, so herrlich und so frei. Ja, da draußen möchte ich wohnen, ja, da draußen möchte ich sein. Da hast das ganze Jahr deine herrliche Ruhe und die Vögelein, die singen all dazu. Ein graues Totenbein, den Stutzen in der Hand, natürlich schussbereit zu jeder Sicherheit. So gehen wir auf den Pirsch, zu jagen Reh und Hirsch, da geht man eben kein Schuss, das ist ein Hochgenuss. Ach, heute kann's was Schöneres geben, als so ein freies Jagerleben. So mit Sang und hellem Klang, wohl auf die Jagd, da gehen wir stundenlang. Da lass doch unser Stutzer knallen und froh das Echo wieder hallen. Und über Wälder und über Felder, da schallt der Ruf der Jagd, wo ist da? Und über Wälder und über Felder, da schallt der Ruf der Jagd, wo ist da? Und ist sie dann vorbei, die herrliche Jagd, ja, dann geht er zu seinem Himmel, weil die Liebe ihm gar so klar. Er steigt zum Fenster bei, so schnell als jeder blitzt, ja, das kann ja nur ein freier Jager schützt. Da geht's dann Brust an Brust, er bustet aus Herzenslust, er sagt, wie ob die Gemme jetzt mit mein Weiber wär. Ein echter Schütz du bist, weil bei den Bitten triffst, da geht dann eh kein Schuss, das ist ein Hochgenuss. Ach Leute, kann's was Schöneres geben, als so ein freies Jagerleben. So mit Sang und hellem Klang, wohl auf die Jagd, da gehen wir stundenlang. Da lassen wir unser Stutzer knallen und froh das Echo wieder hallen. Und über Wälder und über Felder, da schallt der Ruf der Jagd, wo ist da? Und über Wälder und über Felder, da schallt der Ruf der Jagd, wo ist da?